Deutschlandfunk Kultur Lesart. Die bewegenden Lebensgeschichten schreibender Frauen sind gerade im Kino zu sehen. Schon seit einer Woche läuft dort Mary Shelley, ein Film über die Schöpferin des legendären Frankenstein. Und morgen kommt Colette mit Keira Knightley dazu, die die unkonventionelle französische Schriftstellerin und Varieté-Künstlerin spielt. Und es gibt noch eine Romanverfilmung nach Meg Wolitzers Roman The Wife. Und bei mir ist jetzt im Studio die Film- und Literaturkritikerin Sonja Hartl, die sich beide, alle drei Filme schon angeschaut hat. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Fangen wir mal mit Mary Shelley an, die ist vielleicht am bekanntesten. Was ist das für eine Frau in diesem Film? Zuallererst ist sie eine leidenschaftliche junge Frau. Das merkt man schon bei den ersten Einstellungen. Bevor man sie sieht, hört man so das Kratzen eines Stiftes auf Papier und man merkt, da schreibt jemand mit ganz viel Leidenschaft dahinter. Und dann sehen wir Elle Fanning, damals noch als Mary Godwin, am Grab ihrer Mutter. Sie rennt nach Hause, gerät mit ihrer Stiefmutter aneinander, die nicht will, dass sie schreibt, und wird dann von dem Vater nach Schottland geschickt. Dort soll sie Abstand zu der Familie gewinnen, aber auch ihre eigene Stimme finden, denn das fehlt ihr noch als Schriftstellerin. Und in Schottland, so will es der Film, trifft sie dann auch auf ihren zukünftigen Geliebten und späteren Ehemann Percy Shelley, mit dem sie durchbrennt. Und mit dieser Begegnung verschiebt auch der Film so ein bisschen den Fokus hin auf diese Beziehung von den beiden. Einerseits ihre rauschhafte Liebe füreinander und diese Begeisterung, die sie füreinander empfinden, aber auch für die Literatur. Und dazu kommt dann das Leid, das diese Beziehung Mary Shelley bringt. Und immer wieder sind so Hinweise auf das Entstehen von Frankenstein eingeflochten. Das ist ja das, was man sofort eigentlich immer mit ihr assoziiert, auch diese legendäre Begegnung mit Lord Byron. Wie ist denn das? Wie kommt das hier vor? Ist das so der Dreh- und Angelpunkt ihrer Genese als Schriftstellerin? Im Film ist es eigentlich mehr nur so ein weiterer Moment auf dem Weg hin zu Frankenstein. Aber an dieser Begegnung und wie sie im Film inszeniert ist, lässt sich viel über die Konzeption des Films von Mary Shelley und von weiblichen Schreiben ablesen. Denn es wird vorher schon immer wieder gezeigt, dass sie sich für Naturwissenschaften interessiert und auch, dass sie schreiben will. Und dann kommt es nun bei diesem Treffen mit Byron zu der Idee, jeder schreibt einen Schauerroman. Und während bei den anwesenden Männern diese Idee reicht, wir schreiben jetzt einen Roman, ist es bei Mary Shelley nur so ein weiterer Bestandteil, denn stattdessen wird in dem Film mehr so eine traditionelle Auffassung von weiblicher Kreativität vertreten, dass Frauen vor allem aufgrund von persönlichem Leid schreiben. Bei Mary Shelley ist es, dass sie ständig betrogen wird von ihrem Ehemann und ein Kind von ihr gestorben ist. Und das sind diese Erfahrungen, die sie letztlich dazu bringen, zu schreiben. Und zeigt der Film das denn als, ja, wie soll ich sagen, was Typisches für schreibende oder künstlerisch tätige Frauen in dieser Zeit erstmal und dann vielleicht auch was sich bis heute eben weiterverfolgen lässt? Also in dieser Zeit ist Mary Shelley wird als Ausnahme gezeigt, dass sie eine schreibende Frau ist. Das merkt man dann auch, wenn sie ihren Roman letztendlich fertig geschrieben hat, dann möchte ihr Mann auch, dass sie ihm ein fröhlicheres Ende verpasst. Und wenn sie dann auf die Suche nach einem Verlag geht, dann glauben die Verleger nicht, dass sie diese Geschichte geschrieben hat, oder sie sagen ihr auch einfach so ins Gesicht, das schickt sich nicht für eine Frau. Heutzutage würde das vermutlich nicht mehr so offen formuliert werden, aber diese Vorurteile bestehen weiterhin. Und was der Film aber sehr schön schreibt, ist, dass Literatur aus dieser Zeit geht ja auch so ganz stark mit dem Gedanken der radikalen Selbstentfaltung einher. Und gerade in dieser Begegnung mit Byron wird gezeigt, dass diese Selbstentfaltung vor allem für Männer möglich ist. Und zwar am einfachsten für Männer, die schon Geld haben. Während Mary Shelley dieses Leben auch wählt, aber einen viel höheren Preis dafür bezahlen muss. Sie muss weiterhin Übergriffe von anderen Männern erdulden. Und ihre Stiefschwester wird dann letztendlich auch schwanger und steht alleine mit dem Kind da. Und bei Colette ist das ja noch extremer, die veröffentlicht ja gar nicht unter ihrem Namen am Anfang, nicht? Genau, bei Colette merkt man so richtig, dass sie diese Vorurteile, die das Schreiben von Frauen ausgesetzt war, so richtig verinnerlicht hat. Wenn sie ihren ersten Roman schreibt, ist es für sie eigentlich recht selbstverständlich, dass der unter dem Namen ihres Mannes erscheint, weil sie wissen, dann hat der Roman eine breitere Kritik und eine breitere Öffentlichkeit und wird nicht so mit so einem Argwohn beobachtet, das ist ja ein Buch von einer Frau. Und Colette fehlt am Anfang das Selbstbewusstsein, das Vertrauen in ihre eigene Stimme. Und dann kommt aber der Erfolg des ersten Romans und damit kommt so finanzielle und auch persönliche Unabhängigkeit. Und das ist der Weg, den Colette beschreitet, um sich als Künstlerin zu begreifen. Sie fängt an, nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten zu suchen und Mir kam dabei immer wieder Virginia Woolf in den Sinn, die ja mal geschrieben hat, damit Frauen schreiben können, brauchen sie ein Zimmer für sich alleine und ein ausreichendes Auskommen. Und genau das sieht man bei Colette letztlich. Jetzt, so wie Sie das darstellen, erzählen aber offenbar, wenn ich es richtig verstanden habe, beide Filme nicht jetzt das gesamte Leben von quasi von Geburt bis zum Tod, sondern beide Filme haben sich so einen Ausschnitt aus dem Werdegang dieser Schriftstellerin ausgesucht. Was hat denn das zur Folge? Was für ein Bild entsteht dadurch? Ja, das ist schon auffällig, weil beide bleiben auch bei den Anfangsjahren dieser Schriftstellerin. Und damit bleiben beide Filme so ein bisschen auf dem konventionellen Boden des biografischen Arthouse-Films. Und vor allem sind das die Abschnitte, die vermutlich auch am meisten Anknüpfungspunkte für das Publikum bilden. Wir haben da zwei junge Frauen, die sich behaupten müssen, die sich emanzipieren und durchsetzen müssen. Am Ende schaffen sie das ja zumindest mit ihrem ersten Roman. Und damit haben die Filme auch so eine Art Happy End. Und das funktioniert auch wirklich gut in den Film, gerade in Colette. Der Regisseur schafft es, wirklich sehr viel über viele kleine Momente zu erzählen. Diese Komplexität der Beziehung zwischen Colette und ihrem ersten Ehemann oder ihre Bisexualität wird schön gezeigt in der ganzen Komplexität. Aber gerade bei ihr hat es mich doch sehr erstaunt, dass nur die Anfangsjahre erzählt werden. Das heißt, da bleibt auch ganz viel nicht erzählt. Ja, und wenn man sich ein bisschen bei Colettes Leben auskennt, dann fragt man sich schon, also wie konnte man daran vorbeigehen? Weil sie hat ja nach dieser ersten Ehe noch zwei weitere Male geheiratet. Sie hatte verschiedene Liebhaberinnen. Sie hatte eine Tochter, die sie vernachlässigt hat. Sie hat ihren dritten Ehemann, der jüdisch war, während des Zweiten Weltkriegs aus der Haft befreit. Und dann denkt man sich so ein bisschen, warum kommt das in dem Film gar nicht vor? Und natürlich müssen Filme auswählen und bei Colette wurde sich dafür entschieden und das ist auch fraglos sehenswert, aber mich hat dann am Ende doch so ein bisschen die Frage beschäftigt, warum geht denn ein Film über so eine fortschrittliche und widersprüchliche Schriftstellerin derart auf Nummer sicher? Muss also eigentlich noch ein Colette-Film gedreht werden, fast. Ja. Jetzt ist ja noch ein Film aktuell in den Kinos zu sehen, der auch mit dieser Thematik sich beschäftigt, und zwar eine Romanverfilmung nach Meg Wolitzers, Die Ehefrau. Die heißt im Kino Die Frau des Nobelpreisträgers. Kommt denn in diesem Film noch was dazu, was wir jetzt bei den beiden Filmen noch nicht besprochen hatten, so über schreibende Frauen? Er zeigt zunächst einmal, wie schwierig es überhaupt ist, vom Schreiben zu erzählen in Filmen. Bei Mary Shelley und Colette ist es dann oft dieses Kratzen auf dem Papier, was ich schon erwähnt habe. Nun spielt Die Frau des Nobelpreisträgers, setzt ein 2012 und springt dann in die 50er Jahre zurück. Das heißt, hier haben wir dieses energische Tippen auf einer Schreibmaschine und das war es dann schon. Aber alles, was dazugehört, dieses Denken, dieser kreative Prozess, dafür hat man noch nicht so richtig so filmische Bilder gefunden. Was ich besonders erstaunlich fand, waren die Kontinuitäten, die sich so ein bisschen herausgestellt hat. Denn John Castleman ist wie Colette um die Sorge um ein männliches Ego getrieben. Es sind bei beiden die Ehemänner, die quasi das Ego und die Selbstverliebtheit haben und die so diesen Habitus des Schriftstellers haben, während die Frauen einfach schüchtern sind. Und bei John Castleman wird auch ganz klar, dass es die Erwartungen der Gesellschaft sind und ihre eigene Erziehung, die sie davon abhalten, zu schreiben und unter eigenem Namen zu publizieren. Und dazu kommen eben immer noch diese Vorurteile gegenüber des Schreibens von Frauen. Es ist immer noch so, dass Frauen nicht ernst genommen werden auf dem literarischen Feld. Und es ist immer noch so, dass ihre Romane so abgetan werden. Aber da würde man ja denken, na gut, heute ist das alles viel besser und ganz anders. Oder wie denken Sie, nachdem Sie diese drei Filme gesehen haben? Es ist natürlich schon ein bisschen besser als noch vor 100 Jahren, aber tatsächlich muss man ja so sagen, dass auch aktuelle Studien aus den USA oder Großbritannien und auch Deutschland gezeigt haben, dass Frauen weiterhin um literarische Akzeptanz kämpfen müssen. Es ist weiterhin so, dass wichtige Schaltstellen sowohl in Verlagshäusern als auch in Medienhäusern mit Männern besetzt sind. Und es ist auch weiterhin so, dass Frauen es in bestimmten Genres einfacher haben, Anerkennung zu bekommen als andere. Und ich glaube auch, es würde vielleicht niemand so offen zugeben, aber dass ein Roman von einem Mann immer noch bessere Chancen hat, als der große Gesellschaftsroman gefeiert zu werden, als ein Roman von einer Frau. Und die Filmindustrie, spiegelt das ja auch in gewisser Weise, diese ganze Thematik. Wir hatten das ja in der MeToo-Debatte nochmal so wirklich ganz präsent. Das ist ja eigentlich, machen diese Filme ja auch nochmal bewusst, ne, dass das Medium selbst auch damit zu tun hat. Ja, definitiv machen sie das. Und es gibt auch weiterhin mehr biografische Filme über Männer als über Frauen. Und diese Geschichten, die dann von Frauen, auch gerne von schreibenden Frauen erzählt werden, haben oft so einen voyeuristischen Bonus. Also dann geht es entweder um ihre Bisexualität oder um ihr skandalöses Privatleben. Ohnehin werden auch Filme oft auf ihre Liebesbeziehungen reduziert. Und was ich wirklich erstaunlich finde, ist, dass auch weiterhin nach Argumenten gesucht wird, warum man diese Geschichten von Frauen erzählen sollte. Es gibt jetzt gerade wieder eine Studie, die sagt, dass Geschichten von Frauen über Frauen kommerziell erfolgreich sind. Aber an sich ist das ein unnötiger Hinweis, weil erstens wusste man das und zweitens sollte sich doch so langsam die Überzeugung durchgesetzt haben, dass Geschichten über Frauen genauso erzählenswert sind wie Geschichten über Männer. Und bei den drei Filmen, über die wir jetzt gesprochen haben, ja offenbar sowieso. Sonja Hartl, danke schön für dieses Gespräch. Und die Filme, über die wir gesprochen haben, Mary Shelley, Colette und die Frau des Nobelpreisträgers, sind ab morgen in unseren Kinos zu sehen, beziehungsweise Mary Shelley ist schon seit dem 27. Dezember im Programm.